1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit kleiner Verspätung melden wir uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute eine freie Themennacht und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wir starten sofort. Wir wollen keine Zeit verschwenden. Hier ist Ilse und Ilse ist 89 Jahre. Guten Morgen, Ilse. Guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist. Ja. Das freut mich sehr. Ja, das ist gut. Weswegen rufst du an, Ilse? Ja, gestern war doch die Sendung mit dem Schnuppern, also mit dem... Also mit den extremen Gerüchen. Ja. Ja. Ja, ich habe ja den fürchterlichen Angriff auf Dresden mitgemacht. Ah, ja, stimmt. Du hast das noch erlebt. Ja. Also vom Alter her auf jeden Fall kommt das hin. Ja, und du warst, du ne? warst in Dresden. Ja, bei diesem schrecklichen Angriff am 13. Februar. 45, genau. Ja. 45 war es, ja. Genau. Ja. Und also dieser Geruch, der geht nicht aus der Nase. Den kann man immer hervorholen. Also das ist einfach so ein einschneidendes Erlebnis. Das geht gar nicht weg. Wo hast du dich genau aufgehalten? In Dresden-Neustadt, gleich beim Zirkus der Rasani da. Ja. Wenn wir aus dem Küchenfenster schauten, konnten wir den Zirkus der Rasani sehen. Ja. Ne? Was genau hast du erlebt? Also... ich hatte einen 17 Tage alten kleinen Eckhart und hatte gerade fertig gestillt und fertig gemacht für die Nacht. Da ging es los. Mhm. Erstmal, wir hatten einen sogenannten Drahtfunk in der Wohnung. Mhm. Tack, tack, tack. Ja? Und dann ging es los, Anflug auf so und so Dresden oder also jedenfalls... Die Bomber. Jetzt ganz schnell in den Keller. Meine Mutter war nicht da. Wir hatten die Wohnung geteilt. Mhm. Mein Mann war im Krieg. Mhm. Und wir hatten Einquartierung aus Köln, die vor den Bomben geflüchtet waren. Mhm. Und die hat mir dann meinen großen Sohn, der ein Vierteljahr war. Ja. Und an der Hand genommen. Und dann, ich habe meiner Mutter ihren Brotbeutel links und meinen Brotbeutel rechts. Da hatten wir die Papiere und ein Besteck und sowas ganz Besonderes. Und damit ging's in den Keller. Ja, aber wie? Ja. Aber mit nicht zu früh, es fielen sofort die Bomben. Das ist ja verrückt, was du erzählst, dass Leute aus Köln, die hier ausgebombt wurden, nach Dresden geflohen sind. Ja. Und da kamen sie in die Hölle, in ein neues Inferno. Ja, aber was? In was für eine? Ja. Aber zuerst haben wir ja mal ruhig gelebt, da war ja noch nichts. Ne? Dresden war ja bis zu diesem Zeitpunkt kaum zerstört. Kaum. Fast überhaupt nicht. Um welchen Geruch handelt Dieses es sich nun? Dieses Köstliche, wenn Menschen verbrennen. Hast du das gesehen auch? Oh ja. Ja? Oh ja. Beschreib das mal, was du gesehen hast. Ja, also wir haben dann erstmal unten gesessen in dem Keller und zwar war das ja so, da waren ja Mauerdurchbrüche gemacht von einem Keller in den anderen und der war zu klein, weil ich ja den Kinderwagen hatte und da waren alle anderen aus dem Haus schon durch und bei mir wurde da noch losgeschlagen, dass das Loch größer wurde, damit der Kinderwagen durchpasste und dann dadurch, ja nun war aber mein Sohn weg mit unserer Einquartierung, ja. Die fand man nicht mehr. Dann waren ja 1000 Menschen unten und Kisten und Körbe und Kartons und Koffer und alles. Also erzähl doch mal, was du oben gesehen hast dann. Ja, und dann kam der Mann, also nach dem zweiten Angriff, wir sind ja dann unten von einem Keller in den anderen, weil es immer hieß, das Haus fällt ein, wir müssen hier raus. Mhm. Ja, dann sind wir in einen Keller gekommen und da hat mich dann unser Einquartierungsmann, der war im Ersten Weltkrieg gewesen und hatte eine Lunge verloren. Und der hat mich gefunden und hat gesagt, er hätte eine Treppe nach oben gefunden. Mhm. Die Treppen waren ja auch kaputt, ging ja alles nicht mehr. Da bist mehr. Du irgendwann nach oben gekommen. Ja, da sind wir nach oben gekommen. Und was hast du dann oben gesehen? Nur Brand und Sog, weißt du, so Sturm, also Feuersturm, so richtig. Mir ist dieses, was du erzählst, vertraut. Ja? Und zwar deshalb, weil mein Vater auch in Dresden war, als dieses Bombeninferno auf Dresden niederging. Ja? Und ich weiß noch, dass es mich als kleinen Jungen ungeheuer beeindruckt hat, das, was du gerade auch erzählst. Ich habe das alles aufgeschrieben. Er hat gesagt, dass durch diese Bombardierung der Brandbomben wirklich ein Sog entstanden ist. Und das hat die brennenden Menschen, so hat er mir das immer erzählt, die brennenden Menschen auf die Bäume geschleudert. Und er stand als junger Soldat unten und hat gesehen, wie auf den Baumkronen, es war ja Winter, es gab kein Laub, Menschen beim lebendigen Leibe verbrannten. Ja, ja. Das ist so, es hat sich bei mir so eingeprägt, wenn er davon erzählt hat. Solche ähnlichen Sachen hast du auch erlebt. Ja, ich habe keine brennenden Menschen gesehen, aber die ganzen Elbwiesen waren voller toter Menschen. Mhm. Und zwar sind die, ich habe nachher gefragt, die waren nicht blutig oder irgendwie verletzt. Die hatten alle die Lunge kaputt. Mhm. Da war, durch die Luftmine. Die haben ja schreckliche Minen geschmissen. Mhm. Aber ganz schreckliche. Da hat man das Gefühl gehabt, die nehmen einem die Luft weg. Mhm. Man muss dann auch nochmal da hinzu sagen, dass das ein reiner Racheakt der Engländer war. Es war nicht kriegsentscheidend, weil der Krieg im Prinzip schon verloren war. Es war ja 45 im Februar. Und so ein unglaubliches Leid anzurichten, macht einen ja fassungslos, wenn man das heute... Also wenn man erst hört, die haben Brandbomben geschmissen, dann haben sie Sprengbomben geschmissen und dann haben sie Luftminen geschmissen. Mhm. Also das ist doch das ist doch ausradiert. Aber wir sind, die Deutschen sind immer diejenigen, die Leute kaputt gemacht haben. Aber die anderen, da wird nichts drüber gesprochen. Im Gegenteil. Umso beeindruckender, wie Dresden wieder aufgebaut wurde und wie schön heute Dresden ist. Ja. Lebst du noch in Dresden? Nein, ich bin jetzt im Rheinland. Mein Mann kam von Rheinland und ich bin dann hierher. Ne? Verstehe. Also das ist so ein Geruch, da hast du dich gestern angesprochen gefühlt, hast du dein ganzes Leben nicht vergessen. Nein, der ist ja sowas von süß, so richtig süßlich. Mhm. Also, ja. Boah, nein, also das kann man nicht beschreiben. Wenn wir sind dann nach Bayern geflohen, weil die Russen vor den Toren standen und dann sind wir dann wieder zurück, meine Mutter und der Große und ich, der Große mit 2,5 Jahren, und sind dann zurück wieder nach Frankfurt zur Cousine meiner Mutter, und dort wollten wir uns alle, wenn wir alle versprengt sind von der Familie, treffen. Also, und so kam es dann auch. Ja, wir waren dann alleine, die anderen, die hatten nichts verloren, die hatten alle ihre Häuser noch. Und dann, verstehe. Naja, wir sind dann hier wieder, hier zum Rheinland gegangen. Also eine schlimme, gravierende, einschneidende Erinnerung deines Lebens und ein starkes Geruchserlebnis. Aber ganz furchtbar. Ilse, es hat mich sehr gefreut, dass du angerufen hast und uns das erzählt hast. Du bist eine wichtige, ihr seid Zeitzeugen, die ihr noch lebt aus dieser Zeit. Das ist es, deswegen habe ich jetzt auch aufgeschrieben, dass das nicht verloren. Ja, absolut. Umso schöner, dass du gesprochen hast hier bei uns. Ja, danke. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen und vielen Dank, dass du angerufen hast. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war die Ilse. Und wir machen weiter mit Elisa. Und Elisa ist 37. Guten Morgen, Elisa. Ja, hallo. Elisa, um was geht's denn bei dir? Ich habe vorgestern erfahren, dass mein Ex-Freund einen Menschen getötet hat. Und das ist durch die Presse gegangen, ganz groß, und ich habe es nicht mitbekommen. Von wem hast du es denn erfahren? Die Kriminalpolizei stand vorgestern bei mir vor der Tür und hatte Fragen zu ihm. Wie lange seid ihr denn schon getrennt? Jetzt fast 2 Jahre, und wir waren 2 Jahre zusammen, und der Mord war vor 6 Jahren. Er ist in Hattingen begangen worden, und da ist eine junge Frau getötet worden. Ja, mit 30 Messerstichen in den Rücken. Du hast 2 Jahre mit ihm zusammen. Ja. Was geht einem denn da durch den Kopf, wenn man das hört? Ich war fertig. Also ich war die letzten 2 Tage war ich fertig. zumal ich gestern noch aufs Revier musste eine Täterprofil mit erstellen, beziehungsweise musste über sein Leben oder über die 2 Jahre reden, und das hat auch unheimlich viel Kraft gekostet. Und ist es denn nachgewiesen, dass er der Täter ist? Ja. Es ist DNA-Material festgestellt worden. Also es war so, er war vorher wohl als Kleinkrimineller noch unterwegs und hat wohl, ich sag jetzt alles das, was auch schon längst in der Presse steht, Also es ist Fakt, dass er als Kleinkrimineller unterwegs war. Der ist in einer Firma eingebrochen, beziehungsweise in seiner ehemaligen Firma, wo er gearbeitet hat. Dort hat er wohl einen PKW mitgehen lassen und eben aufgrund dessen, weil dann auch die Fahrzeugpapiere und die Schlüssel mit verloren gegangen sind oder, sag ich jetzt mal, mit auf Reisen gegangen sind. Aber diese Geschichte liegt noch vor dem Mord, oder? Das war zur selben Zeit, wo der Mord war. Nur das Problem ist, er ist jetzt wohl nochmal, er ist in der Zeit, wo er mit mir zusammen war, ist er dann auch nochmal auffällig geworden. Ja, es ist auch die Zeit, wo ich mich dann getrennt habe und die haben jetzt... Hast du das denn gemerkt, dass er auffällig wurde, als ihr zusammen wart? Dass da was nicht stimmte, erst nach den 2 Jahren, also wirklich am Ende, am letzten Viertel. Was hat er denn da gemacht? Ich bin sehr krank, er hat gestohlen, er ist eingebrochen und er hat mich aus dem Krankenhaus mit einem geklauten Wagen abgeholt. Ich war schwer krank oder bin halt auch noch relativ krank und er hat mich mit einem gestohlenen Fahrzeug abgeholt. Was hast du für eine Krankheit, wenn ich fragen darf? Ich hatte mal einen schweren Unfall gehabt und infolgedessen hatte ich einen Schlaganfall und einen Tumor. Ah, verstehe. Weil ich 23 Mal bin ich operiert worden und zu dem Zeitpunkt, wo das jetzt war, hatte man gerade den Krebs bei mir festgestellt. Und weiß man, warum er diese Frau erstochen hat damals? Die Polizei redet da ja noch nicht so viel drüber, aber er war damals in einer Beziehung und das war die heimlich Geliebte von ihm. Und ja gut, das erklärt ja noch nicht, warum er sie erstochen hat. Die haben sich wohl gestritten. Und ich kann es mir nur so vorstellen, also ganz ehrlich, also dass er ist so ein Mensch, wenn man in seinen Radius eingreift. Also er möchte immer nach außen als der Blender dastehen. Mhm. Er möchte immer als unbescholten und als der Gute und der Tolle und weiß der war gar nicht dastehen. Und ich kann mir das nur so vorstellen, dass man ihn in seiner Ehre irgendwo gekränkt hat. Aber da gehen einem doch wahrscheinlich an deiner Stelle 1000 Sachen durch den Kopf. Das hätte mir auch passieren können. Ja. Wahrscheinlich, ja, so. Ne, es gibt sicher Momente, auch in eurer 2-jährigen Beziehung, wo du vielleicht auch diese Grenze überschritten hast und wo es vielleicht dann passieren hätte können. Ja, da gab es eine Grenze, ja. Da, wo ich wirklich zu dem Zeitpunkt auch dachte, das ist nicht ganz so in Ordnung, was da geschehen ist. Aber andererseits hat er immer wieder gesagt, er würde ja nie Gewalt gegen Frauen erheben und ob ich ihm das nicht glauben würde. Also er hat das auch immer und immer wieder beteuert, nur dass da das... Du sagst, das ist jetzt mehr oder weniger nachgewiesen. Hat er es denn auch schon gestanden? Ja, hat er. Er hat gestanden? Ja, die Polizei hat ihn wohl bei seiner Mutter abgeholt. Also der wohnte wieder bei seiner Mutter, weil er so, sage ich jetzt mal, nicht ganz so lebensfähig ist, ein eigenes Leben zu gestalten. Und wie alt ist er? Der ist 38, wird bald 39. Wenn du im Nachhinein so eure Beziehung durchgehst, würdest du heute sagen, da gab es Ansatzpunkte, da hätte ich gewarnt sein müssen, abgesehen von der Geschichte mit dem gestohlenen Auto, was ja auch schon gravierend genug ist? Ja, das ist ja nicht nur der gestohlene PKW gewesen, er ist ja wohl eingebrochen bei der Familie auch. Aber das wusstest du ja damals nicht, oder doch? Nein, als er mit dem PKW mich vom Krankenhaus abgeholt hatte, wusste ich, da stimmt irgendetwas nicht. Und dann war ich erstmal in Quarantäne zu Hause und nach 2 Monaten hatte ich anonym die Polizei informiert über... Ach so, wegen des Autos. Ja, und das genau. War dann so in der Endzeit eurer Beziehung. Ja, genau, aber er hatte wohl in der Zwischenzeit dann auch einen Unfall gehabt und... Machst du dir denn noch Vorwürfe, wie konnte ich so blauäugig sein, mit dem zusammen zu sein? Die Frage habe ich mich die letzten 2 Tage immer und immer wieder gestellt. Er ist sicherlich ein Typ Mensch, wo ich sagen würde, mit dem würde ich jetzt heutzutage nicht mehr wieder zusammenkommen, weil er hatte nämlich auch ein Alkoholproblem. Aber du hättest es nicht gesehen. Mhm. Also du hättest es auch sein können. Mhm. Du hättest diese Frau, wenn man dich anguckt, dann denkt man auch, es ist alles in Ordnung, der steht mitten im Leben. Manche verschleiern sich so sehr oder verspielen und verstellen sich so sehr in Spielen, dass man das wirklich nicht festmachen kann. Du hast gerade gesagt, du warst bei der Polizei, die hat dich verhört. Was wollten die denn jetzt genau wissen? Ja, was in den 2 Jahren gewesen ist, ob ich etwas entdeckt hätte. Gab es denn da Sachen, die du, die Polizei noch nicht wusste? Die du erzählen konntest. Ja. Was denn zum Beispiel? Weil er hat seine Vita ja, das Problem war ja eben, dass er bei seiner Verhaftung selbst da, hat er ja bei seiner Vita wohl nicht die Wahrheit angegeben. Mhm. Und sag mal so ein Beispiel, was die Polizei noch nicht wusste und was sie durch dich dann erfahren hat. Ja, zum Beispiel den Zeitraum, wann das gewesen ist mit dem Einbruch. Also die konnten ihm zwar einen Einbruch nachweisen, aber den genauen Zeitpunkt, den konnten sie nicht nachweisen. Wirst du bei der Verhandlung auch nochmal aussagen müssen? Das weiß ich noch nicht. Also das steht noch nicht so ganz fest. Das steht von der Staatsanwaltschaft und vom Richter fest. Allerdings muss ich ehrlich sagen, dass wenn ich aussagen müsste, ich wahnsinnige Angst habe für die Zeit danach, wenn er wieder aus dem Gefängnis rauskommt. Ja, wir wollen hoffen, dass er nicht so schnell dann rauskommt, aber ich kann deine Angst natürlich verstehen. Naja, wenn ein Kindermörder oder ein Kinderschänder in der heutigen Zeit 2 Jahre bekommt, Naja. Das heißt, du würdest dem zutrauen, dass er aus Rache dir etwas antut. Er hat doch nichts mehr zu verlieren. Mhm. Was hat er denn zu verlieren? Wie war denn eigentlich dein Kontakt mit ihm zu ihm, nachdem ihr getrennt wart? Ja, also nach der ersten Trennung habe ich ihn ja nochmal aufgenommen, weil... es gab schon mal eine Trennung. Es gab eine Trennung, genau. Und dann kam er mich auch immer wieder besuchen. Und dann habe ich ihn aber mehr als Freund aufgenommen. Nicht als Partner, sondern als Freund. Weil ich kam dann ja ewig wieder ins Krankenhaus. Ich musste dann auch meine Tiere versorgt wissen. Und aufgrund dessen habe ich ihn dann auch hier zu Hause aufgenommen, weil er dann gesagt hätte, er könne so besser für mich sorgen. Okay, aber als es dann wirklich wirklich getrennt war, gab es da Kontakt zwischen euch beiden? Nein. Nein. Er dann ist wieder zu seiner Mutter gezogen und da blieb er dann auch die 2 Jahre. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das so ist. Kann man aus Angst vor Rache sich weigern, vor Gericht auszusagen? Ich glaube nicht. Darf ich nicht. Darfst du nicht? Nein, weil wir nicht in einem eheähnlichen Verhältnis gewesen sind, oder weil wir nicht miteinander verlobt werden. Das sind also die beiden Dinge wären möglich, also Ehe halt und Verlobung wären 2 Möglichkeiten, das zu verweigern. Das heißt, du hoffst jetzt darauf, dass du nicht vor Gericht aussagen musst? Und du hoffst wahrscheinlich darauf, dass du nie und niemals mehr irgendwas von diesem Typ siehst und hörst und nichts mit ihm mehr zu tun haben wirst. Ja. Ja, das kann ich gut verstehen. Kann man eigentlich aus so einer Geschichte jetzt für deine Zukunft, kann man da was raus lernen? Ich glaube doch, man kann daraus was lernen. Also zumindest, wenn man merkt, dass diese Person Probleme hat, und mit dem Leben nicht zurechtkommt, dass man da zeitig Hilfe sucht oder eben, dass man dann sagt, also beim besten Willen, ich habe zwar diese Person lieb, ich liebe diese Person, aber das geht so überhaupt nicht mehr weiter, ich muss mich dann halt trennen. Ja, spätestens ist es auch nach dieser Geschichte mit dem Auto, dann müssen ja alle Alarmglocken schrillen. Wenn man das mitbekommt, das passt. Ja, vor allen Dingen, wenn dann noch die Nummernschilder hinten in dem Auto liegen. Mhm. Ne? Da liegen verschiedene, der kommt mit dem Auto, das ja, Nummernschild dann anhat und dann liegen da 6 Paar Nummernschilder hinten in dem Wagen. Was hast, eigentlich hättest du doch da sofort die Polizei informieren müssen. Ja, aber ich war ja in Quarantäne. Ich hatte ja eine meldepflichtige Krankheit. Ich durfte ja gar nicht raus. Aber man kann ja auch telefonieren. Ja, aber nicht, wenn der Partner für 700 Euro mal eben Pornos geschaut hatte in seiner Abwesenheit und du, weil du berentet bist, die Rechnung nicht mehr zahlen kannst. Also du warst da sehr verwickelt in diese ganze Geschichte. Ja. Und es gab auch eine Abhängigkeit von diesem Mann. Ja, und vor allen Dingen, er war ja auch die ganze Zeit da. Wie sollte ich denn dann telefonieren? Mhm. Er ist ja keiner Tätigkeit nachgegangen. Mhm. Der war ja 24 Stunden rund um die Uhr da und ich habe eine sehr kleine Wohnung. Verstehe. Also er hätte das automatisch mitgekriegt. Ja. Also hatte ich nur die Chance gehabt, nach diesen 2 Monaten die Polizei anzurufen. Ja. Das hast du dann ja auch gemacht. Ja. Elisa, dann drücken wir für dich die Daumen, dass du von dieser Geschichte ferngehalten wirst. Das wird das Beste sein, glaube ich. Ja, danke. Ja. Also eigentlich dachte ich immer, wenn ich mir deine Sendung mal so gehört habe, mein Gott, ne, solche Probleme kann doch kein Mensch haben, ne? Mhm. Das ist doch bestimmt alles gefaked. Ja, bis es vor 2 Tagen bei mir vor der Tür geklingelt hat und ich jetzt selber in dieser Situation Genau, so schnell kann es passieren, so schnell kann man dann in so etwas reingeraten auch. Ja. Dennoch wünsche ich dir alles Gute von Herzen, Elisa, was diese Geschichte anbelangt auch und auch was deine Gesundheit betrifft. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist Eva Maria, 49. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Eva Maria, schön, dass du da bist. Über was reden wir beide? Ja, über das Thema von gestern, Gerüche. Ja. Und zwar habe ich vor 12 Jahren ein Kind tot zur Welt gebracht. Ja. Und bin anschließend, den hatten wir dann 3 Tage bei uns im Zimmer, also im Krankenzimmer. Ich hatte ein Einzelzimmer aufgrund dieser Sache. 3 Tage? Mann, ja. Das Kind blieb 3 Tage in dem Krankenzimmer, das tote Kind? Ja, nur tagsüber. Abends wurde er, die erste Nacht wurde er oben im Kreißsaal in die Kühltruhe gebracht und die anderen 2 Nächte war er halt unten, ja, im Leichenkeller sozusagen. Und tagsüber kam er dann immer zu dir in das Zimmer? Ja. Das habe ich auch noch nie gehört. Ja, doch. In Wohlweide kann man sich also von seinem Kind so verabschieden. Mhm. Ich wollte erst auch, wie ich ja den erfahren habe, weil er ist während der Geburt gestorben. Die Geburt musste eingeleitet werden, weil er übertragen war. Und wie ich dann gehört habe, dass er tot ist, da habe ich nur noch gesagt, also ich möchte Kaiserschnitt, ich möchte das Kind nicht sehen. Mhm. Und dann kam aber meine Freundin zu Besuch, die ich kennengelernt habe, wie mein Großer, der ist jetzt 16, der wird jetzt im nächsten Monat 17. Mhm. Wie ich mit dem, da lag ich auch schon in Hohlweide. Und also Hohlweide, müssen wir sagen, ist ein Krankenhaus hier in Köln, ist ein Stadtteil von Köln. Mhm. Ja, genau. Mhm. Und meine Freundin, die hat halt eine Tochter verloren nach 17 Tagen und sagte nur zu mir, du hattest so eine schöne Schwangerschaft und nimm dir die Zeit, dich auch von deinem Kind zu verabschieden. Mhm. Weil bei meinem Großen, da hatte ich während der Schwangerschaft unheimlich Ängste. Mhm. Und auch Sorgen, weil ich halt mein Leben lang schon übergewichtig bin und habe dann mit ihm auch als Risikoschwangere. Ich war damals 32. Lass uns über das tote Kind reden. Was ich gerade nicht ganz verstanden habe, warum ist das Kind tot zur Welt gekommen? Ja, das wussten wir auch nicht. Deswegen haben wir ihn auch obduzieren lassen. Ach so, das wusste man nicht. Nee, das wusste man nicht. Aber man wusste es eben vorher. Bitte? Aber man wusste es eben vorher, kurz vorher. Ja. Mhm. Ja. So, dann gab es den Rat der Schwester, die gesagt hat, du musst dich von dem Kind verabschieden. Ja, nee, von meiner Freundin. Mhm. Genau. Muss dich von dem Kind verabschieden. Du wolltest das zunächst nicht, aber hast dich dann doch dafür entschieden. Ja. Und dann hast du 3 Tage mit dem toten Kind im Krankenzimmer verbracht. Richtig. Weil das Kind wurde dann auch nicht per Kaiserschnitt geholt, sondern ich musste ihn halt so zur Welt bringen. Ach so. Was ist denn das für ein Gefühl für eine Frau? Das kann man sich als Mann ja gar nicht vorstellen. Man gebiert ein totes Kind. In dem Moment, also ich konnte es auch nicht glauben. Ich wurde auch sehr, man kam einfach rein in den Kreis und sagte, ein Oberarzt, den ich nicht kannte, wie meine Ärzte mir sagen, ist da nichts mehr. Mhm. Ich habe dann halt sehr spät realisiert, dass er tot ist. Und dann musste man, nachdem ich es auf die Welt gebracht habe, das Kind, man musste einen Kaiserschnitt, Entschuldigung, denn doch eine Narkose machen, weil das Kind halt zu groß war. Mhm. Dann hat man ihm die Schulter gebrochen und wie ich dann nachher aus der Narkose wach wurde, saß mein Mann da. Man hat dem Kind die Schulter gebrochen? Ja. Dafür hast du auch eine Narkose bekommen? Nee, anschließend. Das hat man vorher schon gemacht, weil man halt die Hoffnung hatte, das Kind würde so halt dann auf die Welt kommen. Hm. Und das hat nicht geklappt, da hat man mir dann gesagt, wir müssen eine Narkose machen, weil ich halt sonst nicht aushalten würde. Hm. Und dann habe ich nur zu den Ärzten gesagt, naja, euch Gott, ich komme nicht mehr aus dem OP, weil 2 Tage vorher war mein Großer 4 geworden. Und in dem Moment war halt nur die Angst da, ich sehe mein Kind, was ich halt hatte, nicht mehr. Hm. So, dann wachst du irgendwann aus der Narkose auf. Da war dein totes Kind geboren worden, dem man noch die Schulter gebrochen hatte, damit es geboren werden kann. Richtig. Hast du es dann sofort nach der Narkose gesehen? Ja, wie ich schwach wurde, saß mein Mann halt im Kreißsaal und hatte den Kleinen im Arm. Und da habe ich noch gar nicht realisiert, dass das Kind tot war, weil es war genauso ein Bild wie bei dem ersten Kind, was ich da bekommen habe. Aber ich habe es gerade so verstanden, dass du vor der Geburt schon wusstest, dass das Kind tot sein wird. Richtig. Aber durch die Narkose hast du es gar nicht so direkt kapiert. Verstehe. Also wie ich wach wurde und mein Mann da sitzen sah, war das halt so wie beim ersten, wie beim Sebastian. Mhm. Da habe ich dann überhaupt nicht registriert, das ist dann erst nachher. Wie sah das Kind denn aus? Schön. Ja, was heißt schön? Also nicht leidend oder es hatte kein schmerzverzerrtes Gesicht oder? Nein, gar nicht. Mhm. Was halt ein Problem für mich persönlich war, er hatte keine heile Stelle am Leib sozusagen, da er ja, er ist ja 2 Tage später dann erst geboren, nachdem man dann nochmal eingeleitet hatte. Und durch dieses Fruchtwasser, wo er dann drin war, war also seine Haut praktisch kaputt. Er hatte nur noch im rechten Händchen die Handfläche, die war noch intakt. Mhm. Und man hat ihn dann halt im Krankenhaus angezogen. Und ich muss sagen... Jetzt hast du angerufen zu dem Thema Geruch. Roch das Kind in besonderer Weise? Ja, den ersten Tag noch nicht, aber den zweiten Tag schon. Da war dann auch, wie ich ihn dann auf den Arm nahm, hatte ich so das Gefühl, ich habe oben am Köpfchen irgendwie was kaputt gemacht. Kann ich so gar nicht erklären. Ich habe da auch mich nicht getraut, runter zu gucken. Auch wie denn nachher denn... wie wir ihn im Grunde genommen endgültig abgeben mussten, da hatte ich meine Schwester drum gebeten, ob ich das Anzügelchen, was halt mein Neffe und auch mein großer Sohn hatten, ob wir ihm das anziehen dürfen. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nicht fähig, dieses Kind anzuziehen, weil bei mir war so im Kopf, du ziehst ihm jetzt die Krankenhauswäsche aus und tust ihm irgendwie weh. Mhm, genau. Und da muss ich sagen, das war eine tolle Hebamme in Hohlweide, das war die Chefhebamme. Und sie hat uns den Kleinen dann umgezogen und hat dann auch nachmittags, man kriegt ja normalerweise nur ein Bild, und ist dann nachmittags in ihrer Freizeit noch... Und hat ein Foto gemacht. Hat nicht nur ein Foto gemacht, hat einen ganz neuen Film noch geholt. Hat ja also wirklich so 8 bis 10 Bilder von ihm. Okay, nochmal zu dem Thema Geruch. Wie roch das Kind denn? Anfangs wie jedes Neugeborene. Wie riecht denn Neugeborene? Wie soll ich das sagen? Ja, schön einfach irgendwie. Ich kenne den so weich auch alles. Ja. Also ein angenehmer Geruch. Wie hat sich der Geruch denn bei dem des Kindes, als es dann schon tot war, wie hat der Geruch sich denn verändert? Wie es auch beim Menschen ist, der stirbt. Ich bin Altenpflegerin und habe halt viele Menschen schon in den Tod begleitet und noch anschließend fertig gemacht. Also so ähnlich so ein Leichengeruch, der kommt ihn schon leicht auf. Also es war aber eher ein unangenehmer Geruch, der dann entstand? Nee. Weil ich halt den Geruch habe ich schon mit meinem Kind verbunden. Also so, für mich verstehe. War das zu diesem Zeitpunkt nicht unangenehm. Wo lag das Kind denn in diesen Tagen, als es dann tot in deinem Zimmer lag, wo lag es? Ein normales Babybettchen hatten sie mir gebracht, wo der auch drin lag dann. Mhm. Mit Kissen und Decke zum Zudecken. Und wir haben ihn allerdings nicht dann holen lassen, wenn wir Besuch hatten, sprich wenn unser kleiner Sohn da war. Mhm. Hast du diesen Geruch noch genau in Erinnerung? Ja. Wie kommt das nach so langer Zeit? Ja, erstens mal, weil ich damals ein Kissen habe mitgehen lassen. Ein was? Sprich, ein Kissen. Ein Kissen? Mhm, dann, die haben so ein kleines Kopfkissen, wo er drauf lag. Ach so. Und er raucht halt am Kopf sehr intensiv. Mhm. Und dieses Kissen habe ich, wie ich denn nach Hause bin, mitgehen lassen. Ach, und das hast du immer noch, ist immer noch in deinem Besitz, dieses Kissen. Ja, richtig. Und das heißt, dieser Geruch, dieser, ja, man muss ja sagen, auch schon Verwesungsgeruch, der wiederum dir aber nicht unangenehm erschien, den hast du mit nach Hause genommen. Ja, richtig. Heute riecht es natürlich nicht mehr so, das Kissen. Nee, aber ich habe es noch und hole auch alle halbe Jahre zu mir mal wieder her, weil ich schon mal so Angst habe, nicht, dass ich ihn vergesse, aber... Ja, ich glaube nicht, dass du ihn vergisst. Nee. Das glaube ich nicht. Also vergessen auf keinen Fall. Vor allen Dingen, wie wir anfangen, der ist bei den Großeltern von meinem Mann beigesetzt hier bei uns. Mhm. Und da ging ich vom Friedhof mit meinem Sohn, ja, der war 4, den musste man ja auch sagen. Mhm. Der wusste ja dann auch halt, dass sein Geschwister schon tot ist. Mhm. Und dann gingen wir runter und dann winkte er so und rief Tschüss Fabian. Und dann kam uns eine ältere Dame entgegen und frug, was denn wäre. Und dann habe ich ihr so das erzählt und dann sagte sie, bei ihr wäre schon über 40 Jahre her, Aber sie hätte auch bis heute nicht damit abschließen können. Ich glaube, das kann man als Eltern auch nicht. Ja, und das war ja auch das sind ja auch gravierende Erfahrungen, die du gemacht hast. Diese Geburt war schwierig. Das Kind war mehr oder weniger verletzt. Das hat dann 3 Tage tot mit dir im Zimmer gelegen. Das vergisst man natürlich niemals. Ja. Niemals. Aber ich bin heute froh, dass ich mir die Zeit zum Das glaube ich. Weiß deine Familie eigentlich, dass du dieses Kissen mitgenommen hast? Nein. Mein Mann kann überhaupt nicht darüber sprechen, über den Tod vom Kleinen. Mhm. Und für meinen Sohn, der ist jetzt, der wird 17 jetzt nächsten Monat, der vermisst seinen Bruder, hat ihn zwar nie kennengelernt. Sagen wir mal aber, so, wenn er ein bisschen älter wird, kannst du vielleicht schon mit ihm drüber reden. Im Moment ist das vielleicht noch ein bisschen früh, aber das wird sicher schon irgendwann mal gehen. Ja doch, wir reden schon über seinen toten Bruder. Ach, das schon, das geht schon. Ja, weil er auch Anfang 4 im Kindergarten war, dann kam er nach Hause und erzählte den, Mama, ich habe mit Fabian Fußball gespielt. Und da habe ich mir auch nichts groß bei gedacht, aber so nach 3-4 Wochen kennt man ja doch die Kindergartenkinder, wo er mit Umgang hat. Und im ganzen Kindergarten gab es keinen Fabian. Mhm. Und dann habe ich ihn darauf angesprochen, der meinte mit meinem Brüderchen. Ach. Und ich bin damals hier. Hat er sich das eingebildet oder wie? Ja. Also hat das noch sehr nachgewirkt, auch in seiner Fantasie, in seinem Gehirn, Eva Maria, ich danke dir sehr, dass du uns diese doch sehr intime und persönliche Geschichte von dir erzählt hast. Ich finde das auch richtig, was du damals gemacht hast, dass du dich so lange von ihm verabschiedet hast. Ich kann das auch verstehen, dass du das Kissen mitgenommen hast. Das finde ich völlig, völlig nachvollziehbar. Macht sicher nicht jeder, aber wenn das deine Form des Abschieds ist, so ist es die richtige Form. Ja, ich wollte einfach was von Ihnen mitnehmen. Genau, ganz genau. Schön, dass du angerufen hast. Vielen, vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Und vielen Dank an das Team. Die waren sehr nett. Das richte ich gerne aus, Eva Maria. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. 1:36 haben wir. Und hier ist Lisa. Lisa ist 32. Guten Morgen, Lisa. Guten Morgen. Hallo, Lisa. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist eigentlich, ich wollte noch zur Vorrednerin sagen, ich habe das gerade jetzt alles mitgehört und mein Kleiner liegt jetzt da gerade neben mir und schläft und ich habe nur gedacht, da kann man nur drum beten, dass einem sowas nicht passiert. Wie alt ist denn dein Kleiner? Der ist jetzt 20 Monate. Ah, ich vermute mal ein 20 Monate alter kleiner Schweizer, kann das sein? Halb Schweizer, halb Algerier. Ah, verstehe. Ja. Oh, das ist eine interessante Mischung. Halb Schweiz, halb Algerien. Ja, hat auch ein rechtes Temperament. Das heißt, du bist Schweizerin und dein Partner ist Algerier. Also das ist mein Mann, mit dem ich offiziell noch verheiratet bin, aber wir sind seit ein paar Monaten getrennt. Verstehe. Aber das ist nicht der Grund, weswegen du anrufst. Nee, mein Thema ist eigentlich so grob zusammengefasst, dass ich es doch relativ schwierig fand als behinderte Frau, also ich bin selbst blind von Geburt auf, ein einigermaßen gescheites Selbstwertgefühl als Frau zu entwickeln. Ja, du bist von Geburt an blind. Genau. Gibt es sonst noch eine Behinderung? Nee. Du bist blind. Das heißt, ich habe ein bisschen großes, gutes Mundwerk, aber das kann auch relativ praktisch sein. Ja. Erzähl mal, wie du das meinst, Selbstwertgefühl als Frau, als behinderte Frau. Also ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin in die normale Schule gegangen, ich war dort die einzige Blinde. Wir hatten das Exotischste, was es gab bei uns in der Schule, war ein Mitschüler mit einem italienischen Namen, weil das war auf dem Dorf und da war ich wirklich so die einzige Außenseiterin. Ja. Und das hat mich schon sehr geprägt. Ich bin dann auch ich bin auch sehr, sehr unglücklich gewesen dann nach einiger Zeit. Bist du denn auch du bist 35, na gut, du bist noch jung, aber trotzdem, so auf so einem Dorf, bist du auch gehänselt worden von Kindern oder ausgestoßen worden von den Kindern? Ja, mehr eher ausgegrenzt eigentlich. Ausgegrenzt. Weil all diese Sachen, gerade als die Mädels dann 10, 11, 12, da wurde es dann aktuell, dass man reiten ging oder dass man die Bravo las oder dass man dann eben auch mit den Jungen gegangen ist, wie wir da in der Schweiz sagen. Ja, sagen wir hier auch, oder haben wir hier gesagt. Da wusste ich halt von Anfang an, dass ich da nicht mithalten konnte. Das ist ein gutes Stichwort, Pubertät, da verliebt man sich zum ersten Mal. In welchem Alter hast du dich zum ersten Mal verliebt? Na, ich glaube, da war ich so 12 oder so. 12? Ja, ja. Und in wen hast du dich da verliebt? Ach, in so einen Typen, mit dem hatten dann mal so eine, hatten dann auch immer so diese Partys veranstaltet, die für mich so ein Horror waren. Ja. Und er hat sich dann herabgelassen, mit mir zu tanzen und ja, und da. Ja, und da war es passiert. Das habe ich natürlich mich schon verliebt, aber das war dann nichts. Wie war es dann später so mit der sexuellen Entwicklung bei dir? Lief eigentlich relativ normal. Ich bin dann nach Deutschland gekommen. Mhm. Da habe ich auch deine Sendung dann kennengelernt. Mhm. Ich war dann in Marburg in der Schule, das war ein Gymnasium für Blinde und Sehbehinderte. Und da hatten wir natürlich dann auch alle so unsere, ja, Liebschaften und da war ich, ja, ich glaube mit 15 hatte ich dann meinen ersten Freund und mit 16 hatte ich dann das erste Mal, ja. Ja, aber das klingt doch noch relativ, auch so vom Alter her relativ normal oder sogar früh. Ja, eigentlich schon, aber ich hatte trotzdem immer ein sehr, sehr niedriges Selbstwertgefühl. Ja. Hat sich das denn dann, dieses Selbstwertgefühl als Frau, hat sich denn das dann im Laufe der Jahre verbessert? Ja, aber das war eigentlich ein sehr langsamer und relativ mühsamer Prozess. Ich bin dann wieder zurück in die Schweiz, nachdem die Schule fertig war. Und ich hatte einfach immer so das Gefühl, ich werde von den Männern nicht als Frau wahrgenommen. Sondern? Ich weiß auch nicht, irgendwie so als sexuelles Neutrum. Mhm, mh. Hatte ich irgendwie das Gefühl. Was natürlich auch schwierig ist, wenn man blind ist, kannst du nicht... Du kannst es... Sag mir mal, du machst dich jetzt irgendwie ein bisschen schick zurecht und gehst dann auf den Zug und willst vielleicht weggehen. Da kannst du ja dann nicht... sehen, wer dir alles vielleicht Blicke zuwirft. Genau. Du bist ja nur darauf angewiesen, was du hörst und im weitesten Sinne, was du fühlen kannst. Dann. Genau. Wie ist das denn mit dem Vater des Kindes? Hast du dich denn bei dem komplett als Frau respektiert gefühlt? Und ja, ich muss vielleicht dazu sagen, dadurch, dass ich eben mich selbst recht lang als Außenseiterin gefühlt habe, habe ich vielleicht auch ein bisschen tendiert zu Männern, die auch nicht ganz der Norm entsprechen, genau. Ja. Und mein erstes Mal, also ich war ja zweimal jetzt verheiratet, war ein irakischer Kurde. Mhm. Und ja, von dem habe ich mich als Frau eigentlich schon akzeptiert gefühlt. War denn der erste Partner, hatte der auch ein Handicap? Nein. Nein. Hatte der zweite ein Handicap? Nein. Nein. Nein, ich habe mit das dann irgendwann mal, weil ich selber gemerkt habe, es ist nicht, dass ich nicht mit einem behinderten Mann zusammen sein möchte. Mhm. Ich denke, es gibt vielleicht Behinderungen, die sich relativ gut ergänzen. Sagen wir mal, vielleicht ein Rollstuhlfahrer und ein Blinder, das geht eigentlich noch gut, weil der Rollstuhlfahrer sagen, wodurch und der Blinde kann Sachen vielleicht holen oder so. Ja. Glaubst du denn, dass der erste Mann, der irakische Kurde, von dem du gerade gesprochen hast, dass der so letztendlich so dich dahin gebracht haben, auch zu deinem Selbstwertgefühl, was du heute hast? Nein, ich glaube nicht. Sondern? Ich glaube nicht. War noch ein sehr langer Weg. Also. Also ich denke, was mir wirklich sehr viel Selbstvertrauen gegeben hat, war dann, als der Kleine geboren worden ist. Mhm. Weil damals lief es auch mit dem zweiten Mann schon nicht mehr so gut, weil finanzielle Probleme, hat nicht so wirklich richtig gearbeitet und so weiter. Und mir war relativ bald klar, dass ich wahrscheinlich für den Kleinen mal selbst sorgen muss oder mit ihm allein sein also werde. Also war die Geburt schon was ganz Wichtiges? Das war etwas sehr Wichtiges, das weil ich dann wie gemerkt habe, ich habe mich dann organisiert und heute bin ich mit dem Kleinen allein. Mhm, ich habe mir natürlich so mein Umfeld organisiert und Also kann man sagen, Ende gut, alles gut. Also zumindest die Phase, die jetzt erreicht wurde, das ist jetzt gut so. Also jetzt bin ich sehr zufrieden, weil jetzt habe ich vor, bin dann im Mai oder so, bin ich dann wirklich, ist der mein Ex, also mein Mann dann ausgezogen. Mhm. Wir hatten eigentlich ein gutes Verhältnis. Er nimmt auch den Kleinen ab und zu, also ja. Er kümmert sich, aber wir sind dann auseinandergezogen und dann hatte ich wirklich das Gefühl, jetzt muss ich wieder mal richtig guten Sex haben. Weil in meiner letzten Beziehung war ich da, in der Beziehung halt schon recht... Achso, du hast nachdem er jetzt ausgezogen ist, hast du das Gefühl, jetzt muss ich bald mal wieder richtig guten Sex haben. Ja, also weil in der Beziehung, das war nicht befriedigend. Weil das heißt, du bist auf Suche nach einem Partner? Nein. Ich habe einen gefunden. Ach, du hast schon wieder einen. Das geht aber flott. Und vor allem war das total überraschend, weil ich eben wirklich auf der Suche war, einfach nach Sex. Und dann hat mir eine Freundin erzählt, dass eine Kollegin, also eine Freundin von ihr, über eine so ganz unseriöse Internetplattform einen Typen kennengelernt hat und dass die jetzt ganz glücklich sind zusammen. Mhm. Und da hast du gedacht, Mensch, ich gehe auch mal auf die Internetplattform. Genau. Und schon hat's geklappt. Also es ist eigentlich unglaublich, aber es war, ich hatte mit ein paar Männern hatte ich so ein bisschen hin und her geschrieben, ja. Aber mit dem, wo ich mich dann schließlich wirklich getroffen habe, da habe ich vielleicht 2 SMS ausgetauscht und 2 E-Mails und ich kann mich dann, hat er mal gefragt, ja, ob wir uns treffen ja. Und ich war ganz im Stress und ich wollte da nicht lang hin und her, habe ich gesagt, ja, okay, also ich nehme aber noch eine Kollegin mit. Ja. Und dann kann ich mich gut erinnern an den Tag. Es war nämlich der Tag, als diese Anschläge in Norwegen passiert sind. Das habe ich noch im Zug BBC verfolgt und so. Bin ich nach Bern und ich war so nervös. Und meine Kollegin war dann zum Glück dabei. Und ich hab das dann mir nicht so anmerken lassen. Ich habe immer zu der gesagt, ach, wenn er dann scheiße ist, dann gehen wir zusammen dann was trinken. Hast du dich denn beim ersten Mal gleich verliebt in den Mann? Vielleicht. Vielleicht, aber beim ersten Mal ist es schon zum Sex gekommen. Natürlich, weil das war eigentlich die Absicht. Ich habe mich selbst nicht gekannt. Ich bin da mit einer Selbstsicherheit an die Sache ran. Also, ja, ist doch super. Es hat sich auch als ein sehr, sehr, sehr sympathischer Mann herausgestellt. Verstehe. Ich habe mich da fast selbst nicht mehr wiedererkannt. Also Lisa, das war sehr interessant, mit dir zu sprechen. Ich freue mich, dass es dir gut geht. Danke. Und so soll es auch bleiben. Und dir und dem Kleinen und natürlich auch für deine Liebe alles weiterhin auch alles Gute und Schöne. Ja, vielen Dank. Schöne, dir auch. Und schöne Grüße in die Schweiz von hier aus. Ja, danke vielmals. Sehr gerne. Tschüss Lisa, ciao. Oh, jetzt habe ich den kleinen Hirsch umgeschmissen. Das sollte nicht passieren. Wir machen weiter mit der Christine und Christine ist 45. Hallo Christine. Ja, hallo. Hallo Christine. Es geht um meinen Lebensgefährte. Der ist seit 3 Jahren alkoholabhängig wieder. Wieder, sagst du? Ja, wieder. Hm. Er hat zwar wir sind 6 Jahre zusammen, er hat 3 Jahre nichts getrunken und seit 3 Jahren ist er wieder voll im Rausch. Wie viel trinkt er denn so am Tag? Ja, 12 Flaschen Bier. 12 Flaschen Bier. Und Donkert, Korn, das ist so ein Kornzeug. Mhm. Ich trinke sowas nicht. Das sind die kleinen Schnapsflaschen. Ja, ich kenne die. Die gibt es in den Tankstellen zu kaufen und so. Ja, richtig, richtig. Und das Schlimmste ist, er ist mal auch auf mich losgegangen. Ich bin auch nur 1,20 Meter groß, kleinwüchsig und er ist 1,86. Oh. Ja. Da hast du ja gar keine Chance, wenn er auf dich losgeht. Ja, richtig. Was hat er gemacht? Inwiefern ist er auf dich losgegangen? Was hat er getan? Der ist so geschlagen hat, dass er, ich so Platzwunde im Gesicht hatte. Mhm. Ich bin im Krankenhaus auch genäht worden und alles. Ja. Alles wegen seinem Suff. Und dann war er auch beim Psychologe. Und der Psychologe, der hat viel geschaffen gehabt. Und dann ist er wieder in seinen alten Freundeskreis reingekommen. Also der Psychologe, der hat viel geschafft? Der hat es so weit geschafft wieder, ja, aber dass er ein halbes Jahr nichts mehr getrunken hat. Verstehe. Nachdem er dich da so zugerichtet hatte und du im Krankenhaus warst, das hat er ja im Suff gemacht. Hat er im Suff gemacht. Hat er sich hinterher, als er nüchtern war, dafür entschuldigt? Ja, er hatte auch 10 Tage Hausverbot gehabt. Mhm. Er durfte nicht mehr in eine Wohnung rein. Hast du das im Krankenhaus gesagt, was passiert ist? Ja, die Polizei hat den Notarzt alles angerufen. Mhm. Und ja, und dann im Krankenhaus, dann war ich im Krankenhaus und die Polizei hat das auch aufgenommen als Strafanzeige. Mhm. Und ich wollte sie erst zurückziehen, aber die Polizisten sagte, wenn sie das machen, dann machen sie den größten Fehler. Mhm. Und er hat durch die schwerste, das war wirklich eine schwerste Verletzung, hat er auch 3 Jahre auf Bewährung gekriegt. Du sagst, das war eine sehr schwere Verletzung, die er dir zugefügt hat. Ja. Was hat, was war das genau für eine Verletzung? Das war über den Augenbrauen, die Lippe war aufgeplatzt und die Lippe durchgerissen. Hm. Über den Kinn. Die hat richtig durchgerissen. Bis zum das Kinn. Das tut mir schon weh, wenn du es aussprichst. Ja. Und wenn man sich das vorstellt. Ja. Du bist trotzdem bei diesem Mann geblieben bis heute. Ja, leider. Warum? Ja, dann, wo er das mit dem Psychologen gemacht hatte, das hat sehr gut geklappt. Ich habe auch mit dem Psychologen zusammengearbeitet. Er hat immer gesagt, wenn Vorfälle sind, rufen Sie mich bitte an. Mhm. Auch sein Bewährungshelfer, er hat noch Bewährung bis zum 19. Februar 2012. Ist er denn jetzt während der Bewährungszeit nochmal gewalttätig geworden dir gegenüber? Ja, einmal. Hast du es der Polizei gemeldet? Ja, natürlich. Und der Bewährungshelfer hat das auch sofort gemeldet gekriegt und ich habe ihn natürlich angerufen. Welche Konsequenzen hat das, wenn er jetzt nochmal gewalttätig geworden ist und der Bewährungshelfer das weiß? Der Bewährungshelfer sagte, es könnte ein Jahr Gefängnis auf ihn zukommen. So, Christine, jetzt hast du mir schlimme Sachen von dem erzählt. Du bist 6 Jahre mit dem zusammen, ne? Ja. Ja. Seit 3 Jahren ist er wieder schwerer Alkoholiker mit kleinen Unterbrechungen. Ja. Und er trinkt sehr viel, was du gerade auch aufgezählt hast. Ja. Warum gehst du von diesem Mann nicht weg? Ja. Dann steht er hier vor der Tür, dann braucht er Sachen, dann tut er ganz lieb wieder, ist er wieder ein paar Wochen ganz normal und dann dreht er auf einmal wieder ab. Ja, aber du hast doch jetzt genug schlechte Dinge gelernt von ihm. Ja. Ich meine, am Anfang gibt man ja Leuten immer wieder mal noch eine Chance, aber irgendwann muss es doch mal gut sein. Ja, ich weiß auch genau, ich habe mich an Frauen helfen, Frauen gewesen. Mhm. Und die haben auch gesagt, letzte Not für das Frauenhaus, dass sie mich dann hier rausholen, fertig. Ja. Aber ich weiß, dass wenn ich abhaue, dann macht er hier aus der Wohnung Kleinholz. Dann, das ist, ja gut, aber, wenn du weg bist, dann kann dir auch die Wohnung egal sein. Ja, aber wie soll ich wieder alles neu anfangen? Die Möbel sind ja alles meine. Das sind deine Möbel. Achso, das ist alles ist deins in der Wohnung. Du hast also quasi Angst um deine Wohnung, wenn du rausgehst. Ja, und das Schlimmste ist, bevor wir zusammenkamen, war er obdachlos. Mhm. Und ich habe aufgenommen, ich habe sofort aufgenommen und alles. Er hat sofort das Königreich gehabt. Und ich bin vom Beruf Darmschneidermeisterin. Mhm. Bist du in einem Beruf im Moment oder bist du arbeitslos? Ja, klar. Ach, du verdienst Geld im Moment, also du hast ein Einkommen. Mhm. Ja, klar. Aber da kommt er nicht dran. Weißt du, Christine, bei allem Verständnis auch für deine Sachen, die du hast, natürlich, jeder möchte seine Sachen behalten und seine Wohnung. Aber deine Seele und dein Seelenheil und deine Psyche ist wichtiger als der Wohnzimmerschrank. Ja, klar, das stimmt. Also das stimmt. Wenn du einen Job hast und dann wirst du auch wieder auf die Beine kommen, sollte er die Wohnung zerstören. Ja. Ich finde, dass man das dann, so hart das klingt, das hinnehmen müsste. Es geht um deine Gesundheit, auch um deine seelische Gesundheit. Ja, glaub mir, wie es bei mir innerlich aussieht. Das glaube ich. Das höre ich auch, wie du das erzählst, dass du sehr, sehr, sehr traurig und sehr fertig mit den Nerven bist. Ja, ich bin mal am Ende. Mhm. Nee. Du weißt doch keinen Ausweg mehr. Nein, ich weiß keinen Ausweg mehr. Wo ist er denn jetzt im Moment? Im Schlafzimmer. Der pennt. Er schläft. Hm. Und hat heute wieder so viel getrunken, wie du gerade so erzählt hast. Ja, er hatte wieder so ein paar Donuts weg. Und das Schlimmste ist, er macht schon Beschäftigungsmaßnahme und da ist auch einer, der ist auch Alkoholiker. Das ist das Schlimmste. Das heißt, die schaukeln sich gegenseitig hoch. Ja, genau, genau. Und ich rieche das, wenn er nach Hause kommt. Das heißt, im Prinzip hast du jeden Tag Angst, dass wieder was passiert. Richtig. Du hast keine schönen Stunden mehr in deinem Leben. Richtig. Und das geht nicht. Das kannst du nicht machen. So darfst du auch nicht mit deinem Leben umgehen. Ja, ich hatte vor ihm einen Alkoholiker gleich rausgeschmissen und davor war ich mit Lebensgefährten zusammen mit 17 Jahre. Das war die tollste Zeit. Ja, leider weißt du, ich finde ja toll, wenn du bist Schneiderin, sagst du, ne? Ja, richtig. Genau, du hast einen tollen Beruf. Das heißt, du kannst auf eigenen Beinen stehen. Ja. Das ist schon mal eine große Voraussetzung und du bist finanziell von dem überhaupt nicht abhängig. Nein, gar nicht. Wenn im Gegenteil, ne, dann wäre er von dir noch abhängig. Ja, richtig. Und du hast es klug gemacht, dass er nicht an dein Gehalt rankommt. Das ist auch schon mal sehr gut. Das wird auch meine Schwester überwiesen. Mhm. Ah, sehr gut, sehr gut. Das ganze Geld geht auf mein Schwesters Konto. Christine, ich sage das nochmal als ganz neutrale und außenstehende Person. Du musst dringend an deinem Leben etwas ändern, weil du dich sonst zugrunde richtest. Ich glaube, dieser Mann zieht dich mit in die Gosse. Und nicht nur in die Gosse, sondern du gehst seelisch vor die Hunde, wenn du mit dem zusammenbleibst. Ich möchte jetzt gerne, dass du in Ruhe im Hintergrund mit meinem Psychologen weitersprichst, der dir noch ein paar Wege aufzeichnen kann, die du gehen solltest. Eine Frage, Dorian. Wie kann ich ihn wieder zum Psychologen kriegen? Nein, gar nicht mehr. Du sollst nicht ihn zum Psychologen kriegen, sondern du sollst von ihm weggehen. Alles klar. Vergiss es. Du hast genug getan, du hast dich genug engagiert, jetzt ist es auch gut. Jetzt kannst du an dich denken. Alles klar. Jetzt legst du bitte auf und du wirst von Peter, meinem Psychologen, zurückgerufen, okay? Ja, danke. Alles Gute und viel Kraft. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Und hier ist noch die Virginia. 22, guten Morgen. Hallo. Hallo, Virginia. Virginia. Genau, Virginia. Virginia. Hallo, ja. um was geht's? Ich wurde von meinem Ex-Freund die ganze Zeit nur betrogen und belogen und so. Und so? Deinem Ex-Freund. Wie lange warst du mit dem Ex-Freund denn zusammen? 2 Jahre mit dem zusammen. Ja. Und wie lange seid ihr jetzt schon getrennt? Eine Woche. Ach, eine Woche erst? Ja, und seit anderthalb Wochen, vorher ist er mir ja dann noch fremd gegangen. Wer hat sich denn da von wem getrennt? Er hinterher von mir. Obwohl er dich so schlecht behandelt hat? Ja. Und warum hast du dich nicht von ihm getrennt? Weil ich das vorher gar nicht wusste. Aber du hast es gerade auch so gesagt, als wäre die ganze Zeit irgendwie schwierig gewesen mit ihm. Nee, der hat die letzten anderthalb Wochen, also vor anderthalb Wochen habe ich das so rausgekriegt, dass er sich halt mit so einer anderen Frau halt trifft und sowas alle. Und ja, seit einer Woche ist halt Schluss. Und die Zeit davor war gut? Naja, wir haben zwischendurch, also was heißt zwischendurch, wir haben eigentlich viel Stress auch gehabt, ne? Warum viel Stress? Weil ich auch ein Dickkopf bin und er auch und ja. Sagt mir jetzt noch nicht so viel. War es eine glückliche Zeit? So zum Schluss irgendwie nicht mehr so. Nee, eigentlich nicht. Ja. Und jetzt hast du das rausbekommen in der letzten Woche. Genau. Wie hast du es rausbekommen? Ja, ich er hat das veröffentlicht bei Facebook. Ach. Und drei Tage später rief mich dann halt ein Kollege an und meinte so, ey, auf Facebook, guck mal, was da abgeht. Was stand denn da konkret auf Facebook? Ja, der hat sich halt mit einer anderen Frau getroffen da stand dann halt irgendwie, dass er sich mit ihr trifft, ne? Das stand auf seiner Pinnwand? Ja, das stand auf seiner Pinnwand, der trifft sich mit der und Küsschen hier und... Obwohl ihr da zu der Zeit noch zusammen wart? Genau. Aber wie blöd ist man denn und macht sowas dann so öffentlich? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht ein bisschen. Wie hast du denn dann darauf reagiert? Ja, ich habe ihn dann auch vor Arbeit abgefangen, also vor Arbeitsschluss. Also, ne, ich habe ihn dann da abgefangen und weil ich mir nicht mehr sicher war, ob der hier hinkommt oder nicht, oder dann zu ihr fährt halt. Und ja, da habe ich ihn halt abgefangen, ne? Und dann musste ich mich dann so lange zusammenreißen, bis wir bei mir vor der Haustür standen. Mhm. Und dann habe ich hinterher ihm gesagt, habe ich ihn dann hinterher sozusagen eine Falle gelegt und habe gedacht, ich habe mit seiner Freundin gesprochen. Mhm. Und jetzt lügt mich nicht mehr an, er soll mir bitte die Wahrheit sagen. Bitte? Also ich habe zu ihm gesagt, lügt mich nicht mehr an, ne? Ja, und was hat er denn dann gestanden? Dann hat er gestanden, ja. Und das war's dann? Ja, der hat dann erstmal noch lange, lange gebraucht, um seine Klamotten hier aus meiner Wohnung zu holen und so, ging aber trotzdem schnell nach 2 Jahren, kurzes Geständnis und hat dann noch lange, lange gebraucht, die Klamotten rauszuholen und das war's. Oder ja, wie? Ja, das war's. Und wie fühlst du dich jetzt? Ja, wie soll ich mich fühlen? Scheiße, richtig scheiße, würde ich sagen. Alleingelassen, verarscht, ja, und genau. Du hängst in der Luft. Das verstehe ich. Virginia, leg mal bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an, weil jetzt die Sendung vorbei ist, aber wir melden uns gleich nochmal, okay? Ja. Dann bis gleich, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live. Ich hoffe pünktlich und WDR Fernsehen wünscht euch eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss.